Was ist der Schadenersatz? Der Schadenersatz ist die Vergütung, die man dem Nächsten leisten muss für die Erträge und Vorteile, die er wegen des Diebstahls oder anderer Widerrechtlichkeiten zu seinem Schaden verloren hat. Heute macht man ein bisschen anders bei den Banken, wenn sie irgendwie eingehen, weil sie verspekuliert haben, muss erst wieder der Steuerzahler die loskaufen, loseisen. Also geht auf keine Kuhhaut mehr. Aber stört niemanden scheinbar. Nächstes Mal werden sie wieder gewählt vom Stimmvieh.